Einen wunderschönen guten Tag allerseits. Mein Name ist Oliver Gassner und das ist eine neue Ausgabe der Netzstimmen. Und wir haben diesmal, und es war wirklich, wirklich schwierig, und ist aber dann aus Zufall lustigerweise passiert, den Markus Hotz hier, weil ich habe zu Markus ewig gesagt, wir müssen mal reden über kostenlose Kulturmagazine, über die Wirtschaft am Bodensee. Und er mal, ich habe keine Zeit. Irgendwann war ich da mal in der Nähe von seinem Büro und wir haben irgendwie eine Stunde so gequatscht. Und habe ich gesagt, siehst du, das hätten wir jetzt auch online machen können, das hätte genauso viel Zeit gebraucht. Und dann habe ich zufällig versehentlich eine Gruppe angerufen, in der der Markus drin war. Und dann rief er zurück und sagt, du wolltest mich ja eh gerade erreichen, wir machen das Interview. Und ich so, ich wollte dich eigentlich nicht erreichen, ich habe mich nur verklickt, aber ja, wir machen das Interview. Markus, jetzt habe ich zwar schon ein bisschen angedeutet, aber wer bist du und was machst du? Ja, also verklickt ist lustig. Ich bin Markus Hotz, gebürtiger Konstanzer, mache seit 34 Jahren Magazinverlag, den Akzent Verlag. Wir produzieren ausschließlich für uns selbst regionale Magazine. Da gehört im Wesentlichen das Akzent dazu. Das kommt monatlich raus, hat eine Auflage von 35.000 rund um den See, beschäftigt sich mit Freizeit, Veranstaltungen, Gastronomie, Handel und Kultur, also genau die Und Bereiche, die Oldtimern. quasi zu sind. Dann haben wir einen Gastronomieführer, der größte Gastronomieführer wahrscheinlich sogar Deutschlands, die Seezunge, beschäftigt sich vor allen Dingen mit Lebensmittelproduktion am Bodensee. Da gibt es ja ganz viele Sachen, aber vorwiegend auch mit Gastronomie. Dann haben wir ein Oldtimer-Magazin für die historische Mobilitätsregion. Also ich erinnere nur an Zeppelin und Dornier. Ist also nicht nur Autofahren, sondern ist tatsächlich zu Land, zu Wasser und zur Luft. Und ich behaupte, wir sind die schönste Oldtimer-Region der Welt. Bisher hat noch keiner das Gegenteil bewiesen. Dann haben wir ein Hochzeitsmagazin. Und man merkt, glaube ich, schon ziemlich stark, das sind alles die Themen, die jetzt gerade nicht stattfinden können. Das heißt, Wobei unser Leute Verlag. haben doch jetzt ganz viel Zeit, um an ihrem Oldtimer rumzumachen, Ja, oder? das schon. Aber sie haben keine Zeit zum Beispiel, beziehungsweise die Veranstalter, die Oldtimer-Ausfahrten machen, die haben keine Hotels, die haben irrsinnige Auflagen, macht denen also keinen Spaß, beziehungsweise geht nicht. Museen haben zu. Ich meine, Museen sind ja auch grundsätzlich ein unfassbarer Infektionsherd. Also da drängeln sich ja die Leute immer. Immer wenn ich im Museum bin, ist Wahnsinn, auch in Galerien, da ist so ein Stoßgedränge. Ich verstehe, dass man die wirklich zugemacht hat. Also insofern, die hat es auch erwischt. Also wenn es nicht Und gerade eine ja, natürlich. Monet-Ausstellung ist oder was, wo meine Frau und ich jedes Jahr eigentlich hingegangen sind bisher, die Ausstellung in Lindau, die das Ja, in Museum in Lindau Karaxen. jedes Jahr macht. Und da ist es schon ein bisschen kuschelig. Jetzt muss ich ganz kurz den Handwerker reinlassen. Ja, also es ist tatsächlich kuschelig dort. Das ist aber auch das einzige Museum, wo es kuschelig ist. Ansonsten haben wir relativ großzügige Museen und tatsächlich auch die Privatmuseen und alle anderen Museen, die ich so kenne. Da ist mehr als genug Platz. Und eigentlich wäre das eine große Chance, jetzt in der Pandemie, wenn man die Museen und die Galerien aufgelassen hätte, und zwar bewusst aufgelassen, mit einem Hygienekonzept, dass eben endlich mal Leute angesprochen werden, die vielleicht sogar aus Verzweiflung jetzt in Museum gehen. Denn jetzt, wenn sie auf wären, würde man irgendwann mal sagen, geh mal in ein Museum. Und ich glaube, das wäre eine tolle Sache, um auch bildungsfernen Schichten vielleicht ein bisschen kulturnahe zu bringen. Weil, wie gesagt, ich habe noch nie Gedränge gesehen. Die sind immer super belüftet, weil die Sachen, die da ausgestellt werden, natürlich auch eine bestimmte Klimatisierung brauchen. Und insofern, das habe ich nicht so ganz verstanden. Das wäre eine schöne Chance gewesen, Museen und Galerien mal vorzuziehen und zu sagen, Leute, wenn ihr nichts machen könnt, geht dahin. Es wären sowieso nicht so wahnsinnig viele hingegangen, aber immer noch mehr als jetzt, wo gar keiner hingeht. Also für die ist es dramatisch und drum sind diese ganzen Bereiche, auch Oldtimerei und so, tatsächlich betroffen. Hochzeit ist auch klar, brauchen wir nicht drüber reden. Wenn es Hochzeiten gibt, dann gibt es kleine. Standesamt und Tschüss. Vielleicht noch irgendwie zu Hause was essen oder auch jetzt mittlerweile darf man das ja auch nicht mehr, nur noch zu fünft. Also stehen sie wahrscheinlich auf der Straße und machen das, was man in den 70er Jahren aus Protest gemacht hat, nämlich an der Currybude sein Hochzeitsmenü einnehmen. Aber Hast du das an der ist. Currybude geheiratet? Nee, ich habe mich auf Bali geheiratet. Auf Ich Bali, bin das ist natürlich geflüchtet. die andere. Barfuß am Strand. Fast, genau. Also es gibt schöne Bilder von kuscheligen zwei Leuten am Strand. Dazu gab es noch drei Beamte. Wir haben dann die Mitarbeiterin des Hotels gebeten, eine Trauzeugin zu sein. Und das war total nett. Also es gab nur zwei Möglichkeiten. Ich hätte in Konstanz Konzil mieten müssen für 10.000 Leute oder abhauen und heimlich heiraten. Also dann wärst du praktisch immer noch verschuldet wahrscheinlich. Ja, und die Hochzeit würde noch immer andauern. Sollen wir eigentlich über die Corona-Situation später reden? Also ich versuche nur mal mein Verständnis davon auszubreiten, warum die einfach alles zumachen. Weil die Überlegung ist, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, hey Markus, du, deine Frau, meine Frau und ich, lass uns doch ins Museum gehen, ja, dass wir dann danach halt noch irgendwo entweder bei euch oder bei uns Drinks nehmen oder dass wir essen gehen wollen oder. Also das oder dass auch der Weg von Leuten, jetzt in Großstädten haben die Leute ja nicht wie, hier hat man ja praktisch ein Zwangsauto am Bodensee. Ja. Also wenn man jetzt in Konstanz wohnt und sich nicht über die Stadtgrenze rausbewegt, braucht man es auch nicht, da reicht Bus und Fahrrad. Aber wenn man wie ich auf dem Dorf wohnt, hat man natürlich ein Zwangsauto mindestens. Und also wie auch immer, also die Idee ist, glaube ich, dass bei allen möglichen kulturellen und sozialen Anlässen danach oder davor irgendetwas ist, entweder eine Transportsituation oder eine soziale Situation, wo eben eine Ansteckung eher stattfindet als in dem eigentlichen Setting. Also wir wissen ja zum Beispiel diese Restaurantansteckungen, die waren ja, es ist ja nicht, zumindest nicht bekannt, ja, dass jemand einfach im Restaurant war und sich angesteckt hat, wobei man es bei 75% der Fälle ja eh nicht weiß. Aber das waren natürlich dann immer irgendwelche, ich sage jetzt mal halbwegs wilden Feten, ne? Also entweder mehrtägige Hochzeiten oder weiß der Geier was. Also das ist mein Verständnis, warum man einfach sagt, wir fahren mal alles runter, damit eben damit sozusagen diese Werte sinken. Und wir haben ja gesehen, dass der, ich nenne ihn mal den November-Lockdown, also der Vorweihnachts-Lockdown, das war ja nicht zahlentechnisch merklich. Ja, während jetzt der harte Lockdown ab Vorweihnachten, da sehen wir ja jetzt sehr angenehm, du hast, glaube ich, vor ein paar Tagen auch in so eine interne Gruppe, in der wir beide sind, eben geschickt, was Konstanz, was hast du gesagt? 34,2 vor zwei Tagen. Ja, also ein 30er Inzidenz, wer hätte das gedacht, ne? Also, ist es halt brav, hallo? Ja. Konstanz ist immer brav. Der Konstanzer ist einfach diszipliniert. Ja. Ja. Und es guckt immer ein Nachbar aus dem Fenster, der sofort. Und natürlich, also, weil die Museen zu sind. Sonst wäre hier auch 100. Also ja, klar, weil ihr werdet sonst alle wechselweise würdet ihr zwischen dem Rosgartenmuseum und dem Archäologischen Museum. Galerie Geiger oder so, ja. Was? Nee, es ist ja so, wir sind eine Hochkulturstadt mit wahnsinnig intellektuellen Bürgern. Da musst du die Kultur wirklich wegsperren, sonst sind die Inzidenzen riesig, ist ja klar. Anekdote. Aus meiner Endstudienzeit. Wie du weißt, habe ich eine Literaturzeitschrift mitgemacht, ja. Wandler. Und dann haben meine damalige Freundin und ich, jetzige Frau und ich, gesagt, komm, jetzt gehen wir mal auf alle Veranstaltungen, die auch nur am Rande literaroid sind. Das hat sich angefühlt wie ein Job. Mhm. Ja, also das war wirklich anstrengend, ja. Also wir waren andauernd unterwegs, ja. Und da muss mir dann keiner irgendwas von der Großstadt erzählen, dass er da Kultur braucht, ne. Also, herzlich willkommen in meinem Leben. Ja, ich meine, das ist ja eh so, also für die anderen, die den Markus nicht kennen, es ist so, man ist bei irgendeinem obskuren Event und plötzlich kommt Markus rein, ja. Und Markus ist aber dann auch keiner, man hat nie den Eindruck, dass er in Hektik ist, obwohl er wahrscheinlich machst du an jedem Tag dann, oder hattest du früher drei Events gemacht oder so. Ja, also es war tatsächlich schon so, dass das Wochenende gab es quasi nie. Freitag, Samstag, Sonntagabend sind immer Events gewesen. Oft sogar Sonntag früh noch. So die, gerade die Kunstveranstalter machen gern so Matinees, ja. Weil die glauben, dass ihre Zielgruppe sowieso senile Bettflucht hat. Und dann ist 11 natürlich auch schon spät. Wenn du aber am Abend auf einem Event warst und dann morgens da raus musst, und dann liegen die ja nicht gerade ums Eck, sondern meistens musst du ja fahren. Großstadt Bodensee ist ja unser Slogan. Heißt, dass ich schon mal nach Lindau, nach Ravensburg, nach Bregenz oder St. Gallen oder eben auch nach Singen von Konstanz fahren muss. Und dann kann es schon passieren, dass am Abend auch zwei Veranstaltungen sind, wo es schon sinnvoll wäre, wenn ich da wäre. Also ich war viel im Auto unterwegs oder auch im Roller, im Sommer lieber im Roller, weil Auto, Stau und so. Ja. Und das fehlt natürlich komplett, das ist alles weggebrochen. Also wir haben viele Kunden-Events gehabt, wir haben viele Kultur-Events gehabt, das ist alles weg. Also ich habe es jetzt erst dieser Tage mal wieder ausgemessen, in Anführungszeichen, von Schaffhausen bis Bregenz, ja, das ist ja so ungefähr die Reichweite, sind es 120 Kilometer. Ja, und das ist ungefähr das, wie es von Steißling, wo ich wohne, nach Stuttgart ist. Ja. Ja, also das macht man sich, und das ist ja praktisch, naja, fast einmal durchs Ländle. Ne? Alles, was nördlich von Stuttgart ist, ist so die Ja. Mehrwertsteuer von Baden-Württemberg. Also, aber so diese Diagonale. Also das ist schon, und Berlin, wenn man da einmal quer durchfährt, sind es 100 Kilometer. Also von, was habe ich gemessen, Potsdam bis Bernau sind es Ja. 100 Kilometer. Ja? Also das heißt, und wir haben, glaube ich, ein Sechstel der Einwohner dieser Region. Ne? Du sagst ja immer Millionen, nee, Großstadt Bodensee, aber es ist ja Großstadt fast. Bodensee, ja. Ich glaube, wir haben, was haben wir in der ganzen Region? 4 Millionen Einwohner. 4 Millionen Einwohner. Und Berlin hat, keine Ahnung. Ja, 4,8 Millionen. Ja. Genau. Also. Und wir haben dann auch nochmal einen Haufen Touristen, hat Berlin auch. Ja. Also da Wir gibt haben es die Netteren natürlich. ja klar, logisch. Wir haben die Familien. Aber es ist tatsächlich so, dass wir einen Haufen Einwohner haben. Wir sind eine der dichtest besiedelten Regionen Europas am Bodensee. Das glaubt man immer nicht, aber wenn man im Dunkeln mal drüber fliegt, dann sieht man, dass gar nicht so viele Flecken dazwischen dunkel sind. Das ist tatsächlich ein Thema, diese dichte Besiedelung. Aber es stört gar keinen so richtig, weil genug Grün dazwischen ist und weil natürlich der See für vieles entschädigt. Tatsächlich ist es ja auch so, dass wenn man jetzt Berlin nähme, man hat natürlich, wenn man durch Berlin fährt, von Punkt A zu Punkt B, um dort ein Konzert zu besuchen oder eine Kulturveranstaltung, dann hat man natürlich schon mal eine Stunde auf dem Buckel, egal ob ÖPNV oder sonst wie. Wenn ich hier eine Stunde fahre, dann habe ich natürlich auch eine große Wegstrecke zurückgelegt. Das heißt, für mich ist es vergleichbar. Dann gibt es in Großstädten die Untersuchungen, die sagen, dass du 80% deines normalen Lebens in solchen Räumen machst, die circa 50.000 Einwohner haben, also so Stadtteilchen oder Stadtteile. Da bist du beim Bäcker, beim Schuhmacher, da kaufst du ein, da hast du so ein paar deiner Lieblingscafés fußläufig erreichbar. Und wenn man dann was veranstalten will, dann geht man darüber hinaus. Und das kann dann durchaus sein, dass es halt blöderweise am anderen Eck von Berlin ist. Und da bin ich halt doch mal länger unterwegs als 1,5 Stunden. Und wie du richtig sagst, also von Schaffhausen nach Bregenz, ich bin auch schon an einem Tag mal rund um den See gefahren, als ich Leute besucht habe rundherum. Das geht schon. Macht mir übrigens deutlich mehr Spaß, am See rumzufahren mit dieser Aussicht, als jetzt mich durch Berlin schieben zu müssen. Und dann haben wir ja auch ein ÖPNV. Also wenn ich jetzt in Berlin ÖPNV benutze, dann bin ich in der U-Bahn. Das ist ein dunkles, stinkendes Loch mit ganz vielen Menschen. Hier fahre ich Fähre. Das ist eine kleine Kreuzfahrt. Wenn ich Pech habe, fahre ich Katamaran. Das heißt, ich fahre quer über den See mit dem Katamaran. Das ist auch ÖPNV. Und ganz dämlich ist die S-Bahn, vor allen Dingen auf der Schweizer Seite. Das ist ja eine Luxusbahn, die fährt direkt am Seeufer entlang, historisch bedingt, weil das Ufer ja immer flach war. Da konnten sie ihre Eisenbahn schön bauen. Also du hast hier einen unfassbar bevorzugten ÖPNV. Das heißt, eine Stunde am See macht mehr Spaß als eine Stunde in Berlin irgendwo hinzufahren. Das Ergebnis ist das gleiche. Ich gehe von meinem Heimatort hin zum Event, kann ein Festival sein, kann eine Kulturveranstaltung sein, kann eine Ausstellung sein, Museumsbesuch. Und davon haben wir nun wirklich reichlich. Das ist ja auch so der Vorteil. Die kleinen Städte rund um den See haben, jeder denkt, er muss alles haben, also haben sie ganz viel gebaut. Nehmen wir mal Thermen, was ganz anderes. Wir haben unfassbar viele Thermen. Ich glaube, wir haben die höchste Thermendichte Europas, weil in jedem Dorf muss wieder jemand eine Therme bauen. Die muss auch immer teurer sein als das nächste. Also wir haben in Meersburg eine Therme, die hat damals 18 Millionen gekostet. Dann hat Überlingen eine gebaut, die musste 20 Millionen kosten. Kurz darauf hat Konstanz seine erweitert, die hat dann über 20 Millionen gekostet. Jetzt sind wir in Friedrichshafen angelangt bei einem Hallenbad. Ein ganz normales Hallenbad, natürlich Olympiaformat, ist ja logisch, was Ja, anderes wenn geht nicht. schon, als könnte ja mal sein, ne? 30 Millionen und daneben baut Lindau für 30 Millionen auch eine Therme. Also die Schweizer haben dann aufgerüstet. Also rundherum gibt es Thermen, Ja. die alle aufgerüstet Gut, haben, zum aber Teil ist die es Wohnung natürlich reingesteckt haben. inflationsbedingt, ne? Weil es wird eh immer alles teurer, aber ist schon klar. Also es ist auch, also Singen hat ein Hallenbad. Ich meine, das ist jetzt zwar, ich weiß nicht, ob du mal drin warst, Ja. aber also Solche Hallenbäder, damals war das die Sensation, ne? Also die ich gibt es war auch da in drin. Kreuzberg. Also solche Hallenbäder gibt es auch in Kreuzberg. Genau. Nein, war jetzt böse, aber tatsächlich gibt es die normale Infrastruktur und diese Leuchttürme und wir kümmern uns immer eher um die Leuchttürme. So. Jetzt mal nochmal die Dörflerperspektive. Sobald man vom See natürlich ein bisschen wegkommt, wird auch die ÖPNV-Dichte. Also, wenn ich halt denke, dass ich glaube, meine Kids, die fahren eine Dreiviertelstunde von Singen nach Radolfzell in oder fuhren, muss man sagen, in die Schule. Ja, das weißt du, also viele Steißlinger Kinder fahren Rad, weil sie sind schneller als der Bus. Ja. Ja. Und das ist ja ein Überland, also in Anführungszeichen ein Überlandbus, der aber in Steißlingen so dermaßen oft hält, dass, ja, also du bist in 5 Minuten an jeder Haltestelle oder so. Ist Aber in wie auch Berlin auch immer, so. Da ist der Fahrradfahrer auch schneller wie der Bus. ja, in Konstanz definitiv, ja. Also ich Ja. bin in Konstanz auch, ich habe da ja studiert, bin da viel Fahrrad gefahren. Aber gehen wir vielleicht nochmal, ja, also dass die Situation gerade schwierig ist, aber vielleicht mal so generell. Ihr habt ja mit dem, ursprünglich hieß es ja Akzent, irgendwann habt ihr kapituliert und habt Akzent genannt, weil es jeder eh so ausgesprochen hat und auch so Ja. geschrieben. Disclosure, ja, Markus war aber mein Chef. Ich habe sowohl Artikel geschrieben als auch Termine getippt. Ich war, glaube ich, Oh ja. 203 Monate lang war ich der Terminator des damals noch Axon. Das war aber auch witzig, weil man dann endlich mal mitgekriegt hat, wie viele Locations um den See es Ja. überhaupt gibt. Ja, ich habe da auch Namen von Orte getippt, wo ich noch nie angehalten hatte. Was ist die Faszination, sowas zu machen? Und warum, jetzt mal blöd gefragt, warum denn kostenlos? Also. Also einmal ist es so, dass die Faszination, die ist, als wir angefangen haben 1987, muss man sich vorstellen, da gab es bei den Tageszeitungen noch Kartoffeldruck. Das heißt grobe Schwarz-Weiß-Bilder, wo du kaum was erkennen konntest. Altdeutsche Schriften überall, ne? Große Überschriften, wahnsinnig viel Text. Bleiwüsten, Anzeigenfriedhöfe bei den Anzeigen. Also Farbe war schon außergewöhnlich. Und wir haben dann damals den Zeitgeist gehabt, dass es Magazine gab wie Tempo, wie Face. Neville Brody hat gerade das komplette Zeitschriften- oder auch Zeitungs-Layout revolutioniert und wir haben die Dinge angeguckt und haben gesagt, wow, so sieht ein Magazin aus. Wir haben uns überhaupt die Region gar nicht angeguckt. Wir wussten gar nicht, was hier alles gibt, weil wir wussten, es gibt nur Sachen, die uns nicht interessieren. Und damals war die Drucktechnik übrigens kein Computer, sondern die Drucktechnik mit Fotosatzgeräten. Also ich komme noch aus der Dinosaurierzeit des Magazinemachens. War so vorangeschritten, dass man das auch regional konnte. Und dann haben wir angefangen mit bunten, zeitgemäßen, schrägen, vor allem frechen Texten, frechen Überschriften, alles immer ein bisschen wilder und haben dann gesagt, das ist Zeitgeist, das ist Urbanität und haben am Bodensee tatsächlich die Urbanität entdeckt. Also wir haben dann einfach verknüpft, vernetzt, was es damals gerade gab, was herauskam, was an neuen Initiativen da waren, ob das jetzt kleine Theater waren oder zeitgeistige Cafés, das spielt gar keine Rolle. Wir haben es einfach in dieses Magazin gepackt und haben festgestellt, dass es rund um den See ganz viel davon gab und keiner weiß wiederum vom anderen was. Das heißt, wir sind ja eine Dreiländerregion, wenn man Liechtenstein dazu nimmt, eine Vierländerregion. Die Grenzen und auch der See sind tatsächlich auch ein trennendes Element. Und wir haben genau diese Idee gehabt, das zu durchtrennen und zu sagen, wir wollen einer für alle sein, wir haben keine Grenzen, wir schauen rundherum und greifen raus, was für alle relevant ist, was sich lohnt, auch mal irgendwo hinzufahren. Also lokal ist was anderes. Ich sage immer, es gibt viele Medien für Kirchtürme, wir sind das Medium für Leuchttürme. Und da versteht man auch gleich, was wir tun. Ja. Also Beispiel vielleicht die Lokalzeitung Who Shall Not Be Named, die hat dann irgendwie zwei Ausgaben, die zwei unserer Nachbarstädte berühren. Und wenn auf der Grenze zwischen uns und Nachbarstadt 2 ein Unfall ist, wo Leute aus unserem Dorf involviert sind, dann steht es in der Ausgabe von Nachbarstadt 2, aber nicht in der Ausgabe von Nachbarstadt 1, die aber hier alle abonniert haben. Ja. Wo ich dann sage, inzwischen haben sie es, glaube ich, aufgelöst. Also auch unter dem Druck der sinkenden Anzeigenvolumina haben sie jetzt wirklich sozusagen mehrere Kirchturmausgaben in eine gepackt. Das habe ich aber schon nicht mehr mitgekriegt, weil ich mich ein paar Mal geärgert habe über die Zeitung und habe sie dann abbestellt. Ich kriege es jetzt Ja. gelegentlich noch von meiner Mutter mal in einer ein Tage alten Ausgabe, damit ich ein bisschen sehe, was da läuft. Aber das ist genau das Problem des Kirchturmjournalismus. Da steht drin, dass in St. Gallen ein Sack Reis umgefallen ist oder jemand einen Banküberfall gemacht hat, das interessiert mich ehrlich gesagt nicht die Bohne. Ja, aber die Infos aus drei Nachbarstädten kriege ich nicht, weil es drei verschiedene Ausgaben der Lokalzeitung sind. Mhm. Und das ist ein echtes Problem. Und in der Tat, da hat euer Magazin definitiv eine Brücke geschlagen, weil man einfach mitgekriegt hat, was wo ist. Ja. Und er macht ja im Wesentlichen auch Vorberichterstattung. Ne? Also er macht pure Vorberichterstattung und macht als Nachberichterstattung eigentlich nur diese Fotoseiten. Ne? Also wo, wie gesagt, wenn man bei einem Event ist, stürzt ein Markus entgegen. Eine Weile hat man noch Datenschutzgrundverordnungsvisitenkarten in die Hand gekriegt vor einer Weile. Ich weiß nicht, ob du das dann irgendwann gelassen hast, aber war ganz witzig. Und dann wird ein Foto gemacht und das findet man dann zwei Wochen später im Marktzent. Ja. Ja, wir haben ja auch online, also das findest du online und natürlich in Print. Wir verzahnen das ziemlich gut, finde ich sogar. Also wir haben einfach das Thema, warum machen wir keine Nachberichterstattung? Die Kulturveranstalter wollen immer, dass wir Kritiken schreiben. Mhm. Dann sage ich den Leuten, jetzt sagen wir mal, das Konzert ist am 1. Wir kommen am nächsten 1. wieder raus. Da weiß doch schon gar keiner mehr, der da war, dass er selber an dem Konzert war. Der erschrickt ja, wenn er was drüber liest. Das ist die Aufgabe. Nachberichterstattung machen wir tatsächlich nur in Form des sogenannten Déjà-vus, also diese Fotoseiten, das ist nur Gesellschaft, Klatsch, Tratsch, wer war wo. Und alles andere muss in Form von Vorberichterstattung sein. Das heißt, also wir tun so, als wüssten wir schon, was ist. Und wenn du das Heft in die Hand nimmst, musst du genau das Gefühl kriegen, hey, die wissen, was ist. Das ist für uns manchmal nicht ganz einfach, weil du musst ja auch Informationen bekommen, was von Sachen, die teilweise erst 6 Wochen später sind. Da weiß der Veranstalter manchmal noch nicht mal, was er alles hat oder macht oder was er konkret macht. Und was wir auch noch tun, ist natürlich, wir haben ja nicht nur die Kulturveranstalter und die Freizeitveranstalter, sondern wir haben natürlich auch die Gastronomie, da machen wir Gastrotests, da schreiben wir auch drüber, wer macht auf, wer kriegt einen Preis, wer hat hier irgendwie was Besonderes getan, also wer ist tatsächlich ein Leuchtturm, diese Gerüchteküche nennen wir das, da ist ganz viel los, dann stellen wir natürlich bestimmte Dinge vor aus der, sagen wir mal, Gourmet-Region Bodensee, da gibt es ja ganz viele Produkte, ob es jetzt Tettnanger Hopfen ist oder Wein ist, es gibt Äpfel, es gibt ja so wahnsinnig viel, wir haben 31 Fischsorten im Bodensee, davon kann man die meisten auch essen, also es wird einem nie langweilig, dann haben wir die Personality, es gibt ganz viele Menschen rund um den See, die auch kreativ sind, also ich finde, wir sind eine sehr kreative Region und die stellen wir dann auch vor, teilweise sind die überregional bekannt, also nur ein Beispiel, der Sebastian Vettel wohnt natürlich am Bodensee, wo auch sonst. Und da übrigens noch 22 andere Rennfahrer, auch Toto Wolff, der Mercedes-Benz Rennchef, ist auch am See wohnend. Also ich kann ganz viele Cluster finden, wo ich bestimmte Personalities hier auch besetzen kann. Man denkt immer, es ist nichts los hier, es stimmt aber nicht. Es ist in vielen Bereichen sehr viel los und das macht es ja auch spannend, dass man Dinge entdecken kann und jeder sagt, ja, kenne ich schon, weiß ich schon und so. Und insofern sind wir Gott sei Dank nicht nur auf Vorberichte und keine Nachberichte angewiesen, sondern wir haben ganz viele Geschichten, Interviews, Stories über Leute, Bereiche, die andere halt nicht haben. Aber wir sagen, es muss immer relevant sein, Bodensee muss eine Rolle spielen und es muss über den Kirchturm hinaus relevant sein. Mhm. Ja. Also insofern ist natürlich, die Gastrokritik ist natürlich dann eine Form der Nachberichterstattung, aber nicht Event-Nachberichterstattung, sondern das ist dann die Art von Review, ja. Genau. Ja, und im Endeffekt würde ich ja aus einer Nachberichterstattung über ein Kulturevent auch nur mitkriegen, dass ich es verpasst habe. Ja? Also, oder ich war da und bin nicht derselben Meinung. Das ist die andere Möglichkeit. Das ist ja dann auch eher ein Konfliktpunkt. Jetzt mal so, wir haben ja immer mal wieder geredet jetzt während dieser Situation. Und zu einem Zeitpunkt hast du gesagt, gerade geht gar nichts. Ich glaube, ihr habt auch einige Ausgaben, wenn ich das richtig verstanden habe, ausgelassen. Ja, ja, klar. Kannst du das mal skizzieren, wie so die Sequenz war, so wie du es erlebt hast? Also als wir März hatten, 2020, und es ging so Mitte März zu und sagen wir mal die Gerüchte, dass es sowas wie einen Lockdown, was ganz Exotisches damals, geben könnte, war uns klar, okay, das wird jetzt schwierig für uns. Ich habe dann auch mit meinem Team besprochen, wir sind ein Schönwetterverlag und es kommt ein Tsunami auf uns zu. Also kein Mensch braucht uns, kein Mensch will was von uns. Wir müssen uns dann selber neu definieren. Zum einen ist natürlich genau das betroffen, was wir haben. Wir sind sehr stark Gastronomie, Freizeit, Kultur, Handel und genau die hat es voll erwischt. Dann sagten die Leute, die mich so auf der Straße treffen, ja, für euch ist es ja kein Problem, ihr könnt ja trotzdem ein Heft machen. Sag ich, ja, du denkst nicht zu Ende. Wie können wir es denn verteilen? Wir sind kostenlos. Wer alles zu hat, wie verteilen wir? Das machen wir übrigens jetzt gerade. Wir haben eine Doppelnummer Januar, Februar gemacht, die wir Ende Dezember verteilt haben. Und da ging es schon wieder los mit alles zu. Und wir verteilen jetzt trotzdem. Also wir haben die Januar, Februar Nummer trotzdem unter die Leute gebracht. Wir waren halt kreativ und haben auch neue Auslagestellen aufgemacht, wo wir wussten, es passiert was. Da gehen die Menschen hin, die uns interessieren, also eine bestimmte Zielgruppe eben. Und das ist für uns auch eine Herausforderung, sowas dann zu produzieren und zu verteilen. Und die nächste Herausforderung ist, ja, wer soll denn werben? Also sprich, wer soll es denn finanzieren? Denn der Handel ist zu, die Gastronomie ist zu, die Veranstalter können nicht werben, weil sie keine Veranstaltung haben. Das heißt, 99% Ausfall. Mehr als eine Corona-App-Anzeige geht dann auch nicht, ne? Und selbst die, von wem nehme ich sie jetzt? Von der Schweiz, von Deutschland, von Österreich? Ah ja, alle drei. Dann haben wir noch Bayern. Ah ja. Also es ist nicht ganz einfach. Und dann sagt jeder, naja, da ist ja noch der andere dabei, dann wollen wir das nicht. Also es ist auch eine alte Diskussion. Okay, ja. Wir passen überall nicht, aber es ist schön, wenn wir was schreiben. Da interessiert es mich keinen. Ja. Aber ich glaube, das weiß man dann nicht. Ich mache ein Event in Konstanz, suche Schweizer Sponsoren, dann sagen die, nee, das ist ja in Deutschland. Ja. Und wer die Situation kennt, ich falle halt in Konstanz zweimal um, dann bin ich in der Schweiz. Ne? Wenn ich nicht aufpasse, bin ich in der Schweiz. Ne? Klar. Gut. Wie siehst du denn jetzt, also gestern hatte ich erst wieder so einen Call, wo jemand meinte, oh, ganz viele Konstanzer Einzelhändler machen gerade so. Wie siehst du denn, du bist ja wahrscheinlich mit den Leuten so ein bisschen im Dialog. Ja. Wie siehst du denn die Situation? Wer ist jetzt, also welche Branchen sind da jetzt, welche betroffen sind, wissen wir, aber wo ist jetzt wirklich die Situation, wo man sagt, oh, denen geht gerade die Luft aus einerseits. Ja, über das andererseits reden wir vielleicht danach, aber was kriegst du für konkrete Signale, wir wollen jetzt keine Namen wissen, aber dass du sagst, irgendwie jeden Tag ruft mich einer an und sagt, übrigens, wir machen nicht wieder auf. Nee, also mich ruft keiner an und sagt, wir machen nicht wieder auf. Das ist keine News, mit der man rausgeht, sondern meistens erfährt man es über Netzwerk. Und dann kann man sich fragen, liegt es an Corona oder nicht? Also wir haben den Fall, dass in Konstanz, neulich hat es, glaube ich, das Stadtmarketing zusammengetragen, 30 Leerstände sind. Ich bin sicher, die wissen gar nicht alles. Denn oft ist es so, dass man, wenn man jetzt gerade bei Konstanz bleibt, ich meine, wir sind ja rund um den See, dann schiebt man, Stadtmarketing schiebt dann auch oft Interessenten zu mir, weil sie sagen, der weiß auch viel, ruf mal den an, der weiß immer, wann ein Laden auf- oder zumacht. Mhm. Da gibt es Bewegung. Es war klar, dass ab dem 1. Januar Bewegung reinkommt, teilweise auch Bewegung aus Frust. Das heißt, Menschen, die jetzt nicht unbedingt existenziell betroffen sind, aber die sagen, ich habe jetzt die Schnauze einfach voll. Ich bin jetzt 64, ich tue mir das jetzt nicht nochmal an. Und die haben dann für sich eine Lösung in irgendeiner Weise gefunden und haben dann gesagt, entweder gibt es eine Nachfolgeregelung oder ich mache einfach zu. Auch Hotels haben zugemacht. Hotel ist eigentlich hier immer eine relativ sichere Bank. Das hat nicht immer nur was mit Corona zu tun, aber auch ein ganz, ganz wichtiger Satz schon von Anbeginn der Corona-Zeit, den ich da mitverfolge, ist, Corona beschleunigt Entwicklungen. Und wenn ich eh schon ein wackeliges oder ich sag mal ein unzufriedenes Geschäftsmodell habe, dann ist in der Corona-Pandemie natürlich der Entscheid schneller, ich mache einfach zu. Ich kenne Leute, die wechseln jetzt gerade von Laden A zu Laden B, weil der Laden B billiger ist als Laden A. Und der Vermieter von Laden A sagt nicht, ah, wir haben Corona und der geht schon raus, das ist schwierig. Wir werden mal billiger. Nee, der wird teurer. Das heißt, bei den Vermietern ist die Krise nicht angekommen. Es gibt einige, die sind sehr mieterfreundlich, sowohl im Privaten, wie man so hört, als auch im Geschäftlichen. Da ist es schon schwieriger. Aber es gibt auch viele, die sagen, ist mir völlig wurscht, weil die gar keinen Bezug haben. Das sind oft Vermieter. Man denkt immer, das sind die ganz bösen Menschen, die wohnen in Konstanz und sagen, hahaha, da will ich jetzt mitverdienen. Nee, die leben als Erbengemeinschaft irgendwo in Düsseldorf. Die wissen, die haben halt irgendein Haus in der Region Bodensee und da sind drei Mieteinheiten drin, Wohnungen und unten ist ein Laden und der Laden muss jedes Jahr mindestens mal 10% teurer werden. Und wenn einer rausgeht, dann haut man auch nochmal richtig drauf. Das war schon immer so. Da müssen aber dann auch 13 Familienmitglieder davon leben. Die machen dann wahrscheinlich auch nichts anderes. Und darum wird es immer teurer. Und die haben keinen Bezug zum See, die haben keinen Bezug zu der Stadt. Und das interessiert die einfach auch gar nicht. Drum ist die ungesunde Situation, dass die Mieten bleiben oder steigen, dass aber natürlich der Ertrag Corona-bedingt und auch danach wahrscheinlich eher mal angespannt bleibt. Und dann sagen viele Mieter, ich muss mir das nicht mehr geben. Ich mache es eh schon immer mit einem Auge zugedrückt, Selbstausbeutung. Ich brauche es nicht mehr. Wenn ich in einer eigenen Immobilie bin, sieht das wieder anders aus. Wenn ich, sagen wir mal, ein Geschäftsmodell habe, wo ich mir auch ein ordentliches Polster angefressen habe, funktioniert es auch besser. Aber auch Konzerne sind zum Beispiel überhaupt kein Schutz. Das Erste, was ja rauskam, ist, Adidas wollte keine Miete zahlen. Ich meine, der hat letztes Jahr noch, also 19, 1,3 Milliarden Gewinn gemacht und sagt gleich Anfang 2020, oh, übrigens, ich zahle keine Miete mehr. Das fand ich ein gutes Signal, weil es den Vermietern gezeigt hat, die immer nur auf Ketten schielen und nur Schrottketten ansiedeln wollen, weil das ja so sicher ist. Das hat denen gezeigt, es ist nicht sicher. Eine Kette ist wahrscheinlich viel gefährlicher als ein Einzelmieter, der einen persönlichen Bezug zum Laden, zur Stadt und zum Umland hat. Und wenn es ein Vermieter bis jetzt noch nicht kapiert hat, dann sollte er spätestens jetzt kapieren, pflege deinen regionalen Fachhändler, pflege dein regionales Gastronomieobjekt und sei nett zu denen, weil es kommt danach nur eine beschissene Kette oder ein dämliches Nagelstudio, was sowieso mafiös ist. Oder sonst irgendeinen Scheiß rein. Also da muss man sagen, Corona beschleunigt Entwicklungen, leider noch nicht ganz bei den Vermietern angekommen. Und bei denen, die jetzt hier in die Grätsche gehen, sind es oft auch anfällige Geschäftsmodelle, wie zum Beispiel Mode, die jetzt schon auf der dritten Saison sitzen. Die haben ja einen unfassbaren Warenbestand, der irgendwo rumliegt und keiner will mehr kaufen, weil jetzt ist Winter rum, da will ich keine Winterklamotten mehr kaufen. Ich habe das vom letzten Saison, die haben schon wieder vorgeordert, das Zeug kommt auch. Also die tun mir am meisten leid, weil das ist tatsächlich sehr kapitalintensiv, beratungsintensiv. Kaum kommt das Zeug in den Laden, haben sie einen Sale. Das war schon vorher so. Das ist jetzt wahrscheinlich, wenn die Läden aufmachen, wird es einen Riesensale geben, weil alle erstmal rausdrücken, rausdrücken, rausdrücken. Für Konsumenten super. Für die Anbieter schwierig. Und insofern, es gibt eine große Bewegung auch in Städten wie Konstanz oder auch wie Singen, auch wie Ravensburg, wo man eigentlich sagt, das sind so die Hochburgen des Handels und der Gastronomie. Auch da wird es Verwerfungen geben. Singen haben wir ja den Fall, da kannst du sicher was zu sagen. Ich habe es noch nicht betreten, das Gebäude. Ich war, glaube ich, seit der Eröffnung noch gar nicht in Singen. Nämlich, da hat eine große Mall aufgemacht. Das, was in den USA gerade zusammenbröselt, das machen sie in Deutschland wohl noch auf. Wobei es soll wohl eine der letzten gewesen sein, das Kano. Klar, die haben, glaube ich, Anfang Dezember, also auch verspätet, weil plötzlich ein Drittel der Bauarbeiter Corona hatte. Wie das wohl kommen kann. Aber auf jeden Fall. Haben die verspätet aufgemacht und hatten, glaube ich, irgendwie 2 Wochen oder 3 Wochen auf vorm Lockdown. Beurteilst du das in der aktuellen Situation, aber auch generell? Ist das was Gutes für Singen oder ist das was, wie ja manche behauptet haben, den Innenstadthandel killt? Auch wenn man es neben das Lago legt in Konstanz, da kann man ja wahrscheinlich Übertragungseffekte oder Schlüsse ziehen. Also vom Grundsatz her ist es so, dass es schon mal in der Innenstadt angesiedelt ist, wie das Lago in Konstanz. Das heißt, es ist nicht auf die grüne Wiese oder ins Gewerbegebiet gepackt worden. Das ist immer eine gute Entscheidung, weil es den Innenstadtstandort stärkt. Das wird auch in Singen der Fall sein. Das heißt, da gibt es tatsächlich Parallelen. Das Singen schwieriger wird als andere Einkaufscenter, hat sich abgezeichnet, denn die Geschäftsmodelle Einkaufscenter funktionieren auch nicht mehr. Und zwar nicht unbedingt beim Kunden, sondern beim Anbieter. Weil das gibt schon eine Inflation von Einkaufscentern in Deutschland oder im deutschsprachigen Raum, wahrscheinlich auch in Europa. Und überall hat man ja die 150 gleichen Adressen, die man abtelefoniert. Man hat eine bestimmte Anzahl Drogeriemärkte, man hat bestimmte Discounter, man hat von H&M, Zara ist ja Inditex, ne, also von Inditex noch Mango und sonstige Dinge. Also wenn ich meine Telefonliste als Center Manager durch habe, dann habe ich das Ding normalerweise voll gehabt. Da gab es ein Esprit, ein S-Oliver und so weiter. Dann hat man noch gesagt, ich brauche was für Ältere, ich brauche was für Jüngere, ich brauche was Lifestyleigeres und sonst was. Und dann hat man einen Warenmix zusammen gehabt, den man sich dann später auch noch ein bisschen schön geredet hat. Und dann hat man das Ding aufgemacht und hurra, es wurde gestürmt im Normalfall. Es ist rum. Die ganzen großen Ketten haben Probleme. Esprit hat schon früher gewackelt. Also es ist nicht so, dass die jetzt erst wackeln. Jetzt sind sie komplett chinesisch. Die waren eigentlich schon davor chinesisch. Die haben sehr viel Schrott angeboten in den letzten Jahren. Die sind also weg von ihrem Ursprungs Qualitätsstandard und diese Probleme bringen alle Ketten mit. Die einzigen, die keine haben, das ist sehr erstaunlich, sind die Spanier Inditex, bei denen läuft es wirklich gut, aber H&M wackelt, C&A wackelt schon lang, also all diese Anbieter, die man so kennt. Und jetzt geht eben der Center oder das Center Management hin in der Akquise und sagt: Mensch, lieber Herr S. Oliver, macht doch hier einen Laden auf, und sagt: Nee, machen wir nicht, wir haben schon genügend, die irgendwo wackeln, wir haben keine Leute, wir kriegen das nicht hin. Und dann war im Center Sing tatsächlich das Problem, dass man, als es angefangen hat oder als es geplant wurde, hat man gesagt, das ist das übliche Setting. Und während des Tuns hat man festgestellt, nein, man kriegt nicht die üblichen Magneten, die man immer wieder hat. Und drum ist da auch kein H&M drin zum Beispiel, was eher erstaunlich ist. Drum ist kein Zara drin. Das heißt, in der Konkurrenzsituation würde ich sagen, hat Konstanz ein ziemlich anderes Angebot, nämlich das klassische Center-Angebot. Und Singen musste sehr kreativ sein. Da ist jetzt BMW Auer. Also, da ist jetzt marketingmäßig nicht gerade die Revolution, ne? Hat aber dort einen Standort im Center mit Mini. Das ist Lifestyle. Das ist kreativ damit umgehen. Und da hat man dann versucht, eben mit regionalen und mit anderen oder auch mal mit, sagen wir mal, Ketten, die man jetzt sonst nicht so hat, diese Flächen zu füllen und hat es nicht ganz geschafft. Also da sind immer noch Leerstände und jetzt muss man wiederum nach Konstanz gucken, im Lago. Da wackeln auch die einen oder anderen, da gibt es auch Verwerfungen. Also da werden auch Läden nicht mehr aufmachen jetzt und andere dafür aufmachen, auch in der Gastronomie. Sehr spannend. Weil man eigentlich sagt, naja, da wird doch die Kohle wird doch quasi mit dem Schubkarren rausgefahren. Nee, die Mieten sind teuer, der Aufwand ist teuer und es ist sehr stressig, alles zu machen. Und jetzt merken die Leute plötzlich, ah, wenn die Händler und die Gastronomen, wo man angeblich ja immer Geld rausträgt mit der Schubkarre, zumachen, dann war das früher wohl auch so. Und meine Unterstellung, Händler und Gastronomen verdienen alle Kohle wie Dreck, falsch, ja. Es ist falsch. Es gibt einige, die verdienen gutes Geld, die meisten kämpfen. Du hast es jetzt so zwischen den Zeilen angedeutet und da wollte ich eigentlich auch noch hin, nämlich zu der Frage, könnte jetzt auch die aktuelle Bereinigung positive Effekte nach sich ziehen? Also, dass man eben sagt, da gibt es innovative neue Konzepte, keine Ahnung, der dann doch irgendwie Pop-up-Store von irgendwas, was normalerweise keinen hat, oder kleine lokale Künstler, Handwerker, die sich vielleicht zusammentun und irgendwas machen. Oder siehst du da irgendwelche Kreative, jetzt jenseits davon, dass vielleicht an manchen Orten so Liefergeschichten aus dem Boden gepoppt sind? Es sind ja, glaube ich, in Konstanz schon zwei Liefergeschichten hops gegangen, bevor die Krise kam. Die hätte man jetzt wahrscheinlich brauchen können, ne? Das eine ist NEMS und das andere hieß irgendwas mit Food, ne? Weiß nicht mehr. Aber auf jeden Fall, siehst du irgendwelche kreativen Effekte, also irgendwelche sozusagen die kreative Zerstörung von Schumpeter, also fließt da irgendwas in die Löcher rein? Ist da was absehbar? Also ich würde mir hoffen, dass diese Kettengeschichte irgendwann mal endet, dass man eben feststellt, das ist nicht der Weisheit letzter Schluss. Das liegt allerdings oft an den Vermietern, die auf vermeintliche Sicherheit setzen und am Konsumenten, der den Quatsch dann auch kauft. Ich glaube, was sich ändern wird, ist das Bewusstsein, die Wertschätzung, zumindest ist es auch ein bisschen eine Hoffnung, dass man sagt: Mensch, ich weiß, was ich an denen habe, wo ich früher immer gerne mal geschimpft habe, habe ich jetzt halt doch mal ein bisschen mehr Wertschätzung und freue mich, dass die da sind. Da geht es um kreative regionale Fachhändler, da geht es um Gastronomiekonzepte, um Imbisskonzepte und so. Also ich brauche nicht schon wieder diese Abzockernummer Subway, die ihre ganzen Pächter sowieso auslutscht, sondern ich kann doch auch selber, ich sag mal, Sandwiches belegen und dann ist vielleicht regionales Brot und es ist die Höribülle oder es ist noch ein regionaler Käse drauf. Und das schätzen die Leute. Also diese Regionalität ist ein größeres Thema. Und die Verbindungen, also was kann ich alles regional verbinden mit meinem Geschäftsmodell? Es geht ja schon los beim Kaffee. Am besten sollte der Kaffee noch am Bodensee angebaut sein. Wird irgendwann mal kommen. Die Klimaerwärmung wird weiter voranschreiten und wir werden Auf Kaffee und Kaffeeplantagen Oliven, sage ich sehen. immer. Jetzt investieren. Kaffee und Es Oliven. wird auf der Mainau anfangen, da wachsen ja auch schon Bananen. Und dann will man eben diese Regionalität natürlich auch erleben, diese Transparenz, dass man Produzenten besuchen kann. Und diese ganzen Dinge, da ist zum Beispiel Vorarlberg schon längst viel weiter gewesen. Heimatgefühl nicht mehr negativ besetzt, sondern positiv wertschätzend. Was haben wir hier vor Ort? Unterstützend und nicht neidisch. Nö, da gehen wir jetzt nicht hin. Das ist eigentlich diese Kultur, die Vorarlberg, die im Marketing finde ich sehr, sehr interessant sind. Da kann man viel abschauen. Da sind die schon einen Schritt weiter und das muss hier auch mal passieren. Also wir haben immer so komische Neidsituationen zwischen Städtchen hier am See, totaler Schwachsinn. Zusammen kann man viel mehr erreichen, wie ich jetzt gerade zum Beispiel am Lago und Kano aufgezeigt habe. Es gibt ergänzende Momente. Ich kann gar nicht beides als Abziehbild betrachten, sondern ich muss eigentlich in beide gehen. Und es gibt noch eine andere Tendenz. Es gab in Wiegoldtingen die Planung, dass ein großes Outlet mit 30.000 Quadratmetern entstehen sollte. Wiegoldtingen ist ein Steinwurf von der deutschen Grenze auf der Schweizer Seite. Das haben die jetzt abgeblasen. Es ist natürlich auch klar, dass das auch mit Corona zu tun hat, aber es war schon vorher wackelig. Und hier wieder, Corona beschleunigt Entwicklung. Auch das ist eine Entwicklung. Das hätte dem Handel extrem wehgetan in beiden Städten. Wiegoldtingen war doch so ein Fall, das fand ich sehr interessant, wo dann wirklich auch Städte, glaube ich, auf deutscher Seite, ich glaube sogar, also einerseits haben sie ihre Meinung, glaube ich, abgegeben, aber sie wurden, glaube ich, auch wirklich gefragt, ne? Ja, Also sie in der wurden gefragt. Regionalplanung. Sie haben auch ungefragt ihre Meinung abgegeben. Das finde ich auch in Ordnung, aber umgekehrt, als das Kanu gebaut wurde, ist, glaube ich, in der Schweiz auch keiner gefragt worden, ob er das toll findet, dass der Handel im Schweizer Bereich jetzt darunter leidet. Also da wäre ein besseres Miteinander mittelfristig auch sinnvoll. Auch hier sollte Corona eigentlich vielleicht was bewirken und man sollte mehr gemeinsam tun. Es ist allerdings auch falsch, dass immer auf den deutschen Handel und die deutsche Gastronomie geschimpft wird, die ja den armen Schweizern das Leben schwer macht. Man vergisst, dass Bauern auf der deutschen Seite sich hier an der Schweizer Grenze keine Länder mehr kaufen können, weil die Schweizer mit viel mehr Geld diese Länder teuer wegpachten. Wir haben ein Mietproblem, weil natürlich viele Wohnungen von den Schweizern als Geldanlage gekauft werden und damit auch den Mietpreis hochtreiben. Und extrem viel, was aus dem Thurgau, St. Gallen, Schaffhausen produziert wird, wird natürlich in Baden-Württemberg abgenommen an Industriegütern. Und das wird alles immer negiert. Das heißt, die Schweizer Presse ist da Weltmeister drin, immer auf die Deutschen zu schimpfen, dass die den armen Handel und die Gastronomie kaputt machen und verschweigen wissentlich und mutwillig, dass eigentlich die Bilanz unterm Strich sehr ausgeglichen ist. Das heißt, da immer zu sagen, wir müssen hier zumachen und abschotten, partiell und unseren Handel, unsere Gastronomie, unsere Lebensmittelproduzenten zu schützen, das ist eine sehr einseitige Sicht. Und wenn man dann tatsächlich mal zumachen würde, dann würde die Schweizer ganz schön alt ausschauen. Also wir sollten aufhören, aufeinander zu schimpfen. Wir sollten lieber daran arbeiten, was kann man noch mehr miteinander besser in der Region erreichen. Und ich glaube oder ich hoffe zumindest mal, dass auch hier die Ansätze nach Corona besser sind als vor Corona. Ja, also und apropos noch Gleichgewicht, natürlich sind es auch oft Deutsche bzw. Leute, die in Deutschland wohnen, die in den Schweizer Unternehmen arbeiten. Ne? Ja, klar. Also sei es vom Laden, sowas. Ich hatte mal bei einem Netzwerktreffen eine Schweizerin, die dann sagte, ja, die ganzen Deutschen, die in der Schweiz arbeiten, die kaufen aber in Deutschland die Lebensmittel ein. Dann habe ich gesagt, ja, die Schweizer auch. Ja, die Schweizer kaufen auch die Lebensmittel in Deutschland ein. Ja, da sieht man ja Familien mit zwei Riesen. Oder mit drei Einkaufswägen, die mit drei Einkaufswägen durch den Supermarkt fahren am Samstag. Gut, jetzt, ja, wahrscheinlich, ich weiß gar nicht, wie ist die Grenze offen? Nee, zum Einkaufen darf man nicht mehr rüber. Nein, doch darfst du, aber da musst du dann 10 Tage in Quarantäne. Ah ja, gut, das lohnt sich nicht. Muss Oder? sich der Einkauf schon lohnen, der muss schon groß Das muss man sein. auch kontrollieren, ne? Ja, das Also wie wird auch immer. kontrolliert. Wenn man nur die Handynummer rausgibt. Aber wie auch immer, wenn man da keine Tipps geben. Zu einem Thema wollten wir noch kommen, nämlich zum Carve-out, nämlich Kultur. In einem Galeriebrief habe ich kürzlich gelesen, Kultur ist Lebensmittel. Wie siehst du, ich meine, es ist jetzt natürlich blöd, jemand, der ein Kulturmagazin macht, zu fragen, ob er Kultur, Braucht kein Mensch. aber ja, so nach dem Motto, ja, Oldtimer sind okay, aber Theater. Ja. Aber wie siehst du das? Ich meine, heute habe ich jetzt gehört, unsere ganzen Kinder werden fett, weil sie sich nicht mehr draußen bewegen, weil Sport nicht, Schulsport nicht stattfindet und die Sportvereine zu haben. Ich frage mich schon, wenn Kultur wichtig ist, dann müsste jetzt doch dieses, also aus meiner Sicht ist die Welt nicht kulturlos, weil es findet sehr, sehr viel online statt, aber das ist natürlich nicht jedermanns Sache. Weder bei den Produzenten noch bei den Konsumenten. Und es ist ja ein Unterschied, ob ich mit anderen Leuten ins Theater gehe und mich in der Pause danach, davor vielleicht unterhalte, oder ob ich halt dann weiter allein in meinem Wohnzimmer sitze und jetzt halt ein Konzert gehört habe. Das ist schon ein Unterschied. Aber was würdest du sagen? Was stellt Kultur her, was vielleicht so relevant ist wie Bananen oder ja, keine Ahnung, Nüsse und Brot und Milch und Also, Wein. ja, die Kunst geht bekanntermaßen ja nach dem Brote, aber wenn das Brot dann auf dem Tisch ist, ja, dann was mache ich dann? Das heißt, wir merken es jetzt gerade, jetzt haben wir alle 15.000 Mal irgendwelche Kochsendungen, Kochbücher, Rezepte nachgemacht. Wir sitzen alle zu Hause, kochen und kaufen die Sachen täglich frisch und fehlt uns komischerweise trotzdem was. Und was fehlt uns? Es ist doch eigentlich dieses Antriggern. Und das kriege ich halt nicht immer durch die zweidimensionale eines TVs oder Screens. Und wenn ich mir jetzt mal anschaue, ich bin am Tag im Büro, sitze ich oder im Homeoffice sitze ich an dem Screen, dann gucke ich noch irgendwie freizeitmäßig auf irgendwelche Screens, dann gucke ich noch in den Bildschirm, ja, das geht einem doch irgendwann mal sowas von auf den Sack. Und dann kommt das Nächste, die ganzen Kulturveranstaltungen sind ja mittelbare Dinge, das heißt, ich kriege ja direkt was mit. Also da sind ja Schwingungen in so einem Raum. Wenn ich vor einem Bild stehe und das nur abfotografiert habe, da sind Riesenunterschiede. Wenn ich vor einem Bild in der Galerie stehe, das direkt vor mir ist, dann merke ich diese Haptik. Ich spüre sie förmlich. Ich sehe, wie der Pinselstrich ist. Das kann ich zweidimensional einfach nicht darstellen. Wenn ich in einem Konzert bin, da ist ja eine Stimmung, da steht hinter mir jemand und brüllt, da ist vor mir jemand, da ist ja drumherum was. Das sehe ich doch alles nur antiseptisch auf so einem Screen. Wenn ich jetzt Theaterveranstaltungen habe oder Kabarett, das ist ja das, was wir alle lieben. Wir sitzen in der zweiten Reihe und der Typ kommt auf uns zu. Ja, das hassen wir, weil das wollen wir nicht. Dann quatscht er uns an oder zerrt uns sogar noch auf die Bühne. Aber genau das macht es doch aus, dass man da eine direkte Resonanz hat, dass man mit dem Publikum zusammenarbeitet und dass das Publikum natürlich auch mit dem Künstler zusammenarbeitet. Wir waren noch auf einem der letzten Konzerte bei Dani Felber. Das waren Weihnachtskonzerte in Ermating. Das ist ein Weltmusiker, ein Trompeter. Drei Musiker auf der Bühne und wir haben Leute überredet, kommt mit, da passen sowieso nur 50 rein, 100 wären normal. Der hat ganz weit gesetzt, ist alles Corona-konform, die Lüftung ist super, macht euch keine Sorgen. Und alle, die wir da angequatscht haben, viele haben abgesagt, muss man ganz klar sagen, die haben auch zuerst zugesagt. Und alle, die dabei waren, sagen: Mensch, vielen Dank, dass wir da nochmal dabei sein durften. Also da waren Tränen in den Augen. Und wenn du das gesehen hast, dann weißt du, was der Unterschied ist zwischen Screen und Live. Und das brauchen wir ganz dringend. Spätestens, wenn die ersten wieder zum Konzert gehen, werden sie merken, was sie eigentlich vergessen haben oder verpasst haben. Anderes Beispiel, selbes Thema, bei dem CDU-Bundesparteitag haben die ganzen Journalisten gesagt, was ihnen gefehlt hat an diesem Videoding, ist sozusagen die Stimmung im Raum. Ne? Und genau, ich glaube, genau das ist es. Ja? Also, ich meine, manchmal im Kino wird man sich manchmal wünschen, es wäre ein bisschen weniger Stimmung im Raum, je nachdem, welchen Film man um wie viel Uhr guckt. Aber dennoch, wenn dann halt doch einer sich freut, wenn irgendwie Luke Skywalker kommt oder so, dann ist es halt doch anders. Was wollte ich? Ach ja, genau. Wir reden ja immer vom neuen Normal, ne? Und ich glaube, wir können uns einigen. Wir sind da, glaube ich, beide ähnlich drauf. Also wir wollen nicht zurück nach 2019. Ich meine, auch wenn nichts gewesen wäre, wäre 2022 anders als 2019 gewesen. Auf welche Sachen, auf die du momentan verzichtest, würdest du gern weiterhin verzichten? Oder welche Sachen würdest du dir wünschen, dass man sie anders hochfährt? Du hast ja schon angedeutet. Also raus mit diesen, also es ist ja, wenn man durch so eine Innenstadtstraße läuft oder ein Foto davon macht, die kann man nicht voneinander unterscheiden, weil überall dieselben Läden sind. Ja? Und das kann es ja eigentlich nicht sein. Also jenseits der Tatsache, dass wir die Ketten los sind und auf regionalere Produkte setzen und so weiter und so fort. Was gibt es noch andere Punkte, wo du sagen würdest, vielleicht auch was euer Magazin angeht oder so, so nach dem Motto, das haben wir immer bisher so gemacht, das würde ich aber gern in Zukunft anders machen. Ja, das, was wir jetzt gerade machen. Also ich bin sicher, dass wir deutlich weniger fahren werden, um Meetings zu machen, sowohl in die eine als auch in die andere Richtung. Also bei uns sind ja die Leute ohnehin rund um den See verteilt. Und wenn man sich trifft, beispielsweise zweimonatliche Verlagssitzung, da sind dann immer arme Schweine aus Lindau, haben dann noch den Ravensburger aufgepflückt und dann hat wäre noch jemand, die sind dann halt immer mal 2 Stunden hergekommen, 2 Stunden weg. Das wird nicht mehr stattfinden. Wir haben jetzt wieder monatlich Verlagssitzungen via Zoom oder Teams. Und das funktioniert sehr gut. Auch diese kleinen Meetings funktionieren sehr gut. Also das heißt, wir werden Live-Veranstaltungen deutlich bewusster machen. Also die müssen ausgewählt sein. Es muss was Besonderes sein. Und der Standard wird sein, dass man sich in verschiedenen Settings trifft, eben via Screen. Da wird auch die Technik ein bisschen besser werden, da bin ich sicher, das wird bleiben. Und man wird sich immer wieder fragen, muss ich dafür jetzt ins Auto sitzen? Muss ich jetzt fahren? Muss ich CO2, belastend durch die Gegend eiern? Geht es auch anders? Geht es effizienter? Geht es schneller? Und wenn ich dann wieder Leute treffen kann, dann finde ich das auch nicht mehr so als bedrückend, dass ich nur noch Zoom und Teams und sonst was nutzen kann. Dann wird es eine Bereicherung sein. Und das wird auf jeden Fall bleiben. Und ich hoffe, dass im Umkehrschluss, wenn man, sagen wir mal, in seinem Büroalltag mehr Homeoffice macht, mehr über Screen arbeitet, dass man im Freizeitverhalten mehr live erleben möchte, mehr Reales, mehr Authentisches. Und da wäre eben eine Stadt, eine Region, die authentisch ist und Authentisches bietet, aus der Region natürlich ein dankbares Angebot. Und insofern hoffe ich, dass man da nicht online kauft und im Büro sitzt, sondern umgekehrt, lass uns Büro-Homeoffice machen und lass uns dafür real in den Städtchen oder beim Hofladen oder direkt beim Produzenten einkaufen und es weiter wertschätzen, was wir da haben. Bis dahin vielen Dank. Liegt dir noch irgendwas auf der Leber sozusagen, wo du sagst, das wollte ich immer schon mal sagen? Ja, aber das darfst du nicht senden. Wieder Scheiße. nicht. Nö, wir haben ziemlich viel gestriffen. Ich habe jetzt auch kein weiteres. Wir könnten noch stundenlang weitermachen, Wir da fällt könnten mir noch, noch viel also heute ein. wir haben, hätten noch ganz, ganz viele Themen, Thema Deutschland, Schweiz, Thema, da sind noch Abgründe Ja. was weiß ich, Digitalisierung oder Regionalität, oder wie sich der Tourismus hier zusammenrauft oder nicht zusammenrauft, da hast du Ja. auch eine ganz eigene Perspektive drauf. Vielleicht machen wir auch alle halbe Jahr mal was, ne? Dass wir Ja. einfach mal wieder über die Region reden. Ich glaube, das ist Genau. ganz spannend, weil ihr Waldorf und fragt immer die Stettler Leute vom aus, aber Bodensee. bitte? Waldorf und Stettler vom Bodensee. Sozusagen, genau, alte weiße Männer. Ich glaube, wir sind fast genau der gleiche Jahrgang, ne? Ja. So unter den letzten zwei Guten halt noch, ja. Ja. Nee, aber ihr fragt ja immer Leute aus, aber dich fragen gar nicht so viele Leute aus. Und ich finde es immer spannend, mit dir zu reden, weil du auf viele Sachen eine ganz eigene Perspektive hast. Und das haben wir hier gesehen. Was ich jetzt noch festgestellt habe, wir müssen einen kleinen Zeitstempel hier an das Ding hier machen, falls es jetzt jemand guckt. Und ich glaube, bei YouTube ist nicht immer ein Datum dabei. Also wir sind Anfang Februar 2021 und ich Ja. sage immer bei jedem Video, also etwa auf der Hälfte der Krise. Ja, wir werden Weil in 12 Jahren zurückgucken und denken, Mensch, war das die harte letzte 12 Jahre in der Ja, Corona-Zeit. genau, ja. Also ich sage, die Hälfte haben wir mindestens hinter uns, Ja. ja, je nachdem, was da noch so rummutiert oder was auch immer. Alles, was man jetzt über die Zukunft sagt, Wie war das? Voraussagen sind schwierig, vor allem wenn sie die Zukunft betreffen, aber ich glaube, wir tun beide unser Bestes, Ja. dass wir da durchkommen. Markus, ich danke dir ganz Super. herzlich. Vielen Leute, Dank auch, dass ich dabei sein durfte. ja, also dass es endlich geklappt hat. Du hast Ja. gemerkt, es macht unheimlich viel Spaß. Es ist gut eingesetzte Arbeitszeit. Leute, lebt lange und in Frieden. Möge der Saft mit euch sein. Bye bye. Wir freuen uns über Däumchen nach oben, wenn ihr das Video teilt und was auch immer, auch wenn es ein bisschen länglich ist, aber wir alten Menschen kriegen das halt Wir nicht im reden viel. TikTok-Format hin. Ja? Also, wenn Markus seine Meinung tanzen müsste, wäre es eine Herausforderung. Mundwerk hat goldenen Boden. Ja, genau. Okay, bis dann. Bye bye.